السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لي مشسته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, machen weiter mit unserer 52. Frage, wo es heißt, was ist der Beweis, dass Allah subhanahu wa ta'ala die schönsten Namen hat aus Koran und Sunna. Und das ist eine schöne Sache, denn natürlich der Herr, der Schöpfer aller Dinge, oder der Herr und der Schöpfer schönsten Dinge hat natürlich auch die schönsten Namen und besitzt auch selber die schönsten Dinge. Und dazu gibt es Verse und Hadithe, die der Autor hier bringt. Er sagt, und Allah sind die schönsten Namen, so ruft ihn damit an und lasst diejenigen, die mit seinem Namen abwegig umgehen, ihnen mit das vergoltern, was sie zu tun pflegte. Ja, der Beweis ist hier, und Allah sind die schönsten Namen und ruft ihn damit an. Und in einem anderen Vers heißt es, sag, ruft Allah oder ruft den Alabama an, mit welchen Namen ihr auch ruft, sein sind die schönsten Namen. Subhanallah. Sein sind die schönsten Namen. Und ein dritter Beweis, Surah Taha sagt Allah, es gibt keinen Anbetungswürdigen außer ihm, sein sind die schönsten Namen. Und das ist, denke ich mal, klar. Also jeder, der ein bisschen Verstand hat, weiß, dass Allah die schönsten Namen besitzt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah hat 99 Namen, wer sie auswendig lehrt, der wird ins Paradies eintreten. Allah ist ein einziger, er liebt, dass man in jeder Handlung eine ungerade Anzahl macht. Was diesen Hadith angeht mit 99 Namen, wurde schon mehrmals erklärt, aber inshallah ta'ala, das bedeutet nicht nur, dass du einfach die 99 Namen von Allah auswendig lernst, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat mehr als 99 Namen. Ja, das ist der nächste Hadith, der gleich kommt, den ich gleich vorlese, inshallah ta'ala, sondern, dass du versuchst, die Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala zu beherrschen, zu verstehen und dementsprechend zu handeln. Denn nur das alleinige Auswendiglernen ist kein Weg, der dich ins Paradies bringt, sondern die Taten, die dahinter stecken, die Absichten. Warum willst du das machen? Dass du Allah subhanahu wa ta'ala besser kennenlernst, dass du verstehst, wer er ist. Und so macht man das, wenn man eine Person liebt. Und wie ist es dann mit dem Schöpfer der Welten, subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich bitte dich, O Allah, mit jedem Namen, der dir gehört, mit dem du dich benannt hast oder selbst benannt hast, oder in deinem Buch offenbart hast, oder deinem Diener Geschöpfe gelehrt hast, oder du in deinem Wissen des Verborgenen behalten hast. Und hier ist der Beweis, dass es mehr, dass Allah subhanahu wa ta'ala keine Begrenzung hat. Weil diese Sache mit 99 Namen, würde Allah subhanahu wa ta'ala begrenzen, aber Allah subhanahu wa ta'ala ist unbegrenzt. Also dann sagt er weiter, so mache den Koran zur Versorgung meines Herzens, zum Licht meiner Brust, zum Auszug meiner Traurigkeit und zur Befreiung meines Kummers. Gebet gegen Kummer und Sorgen, das sollte man vielleicht auswendig lernen, gerne auch hocharabisch. Aber hier geht es darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala Namen hat, die er gelehrt hat und Namen hat, die er nicht gelehrt hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala's Namen unendlich viele sind. Was die Anzahl 99 angeht, gibt es unterschiedliche Meinungen. Wie gesagt, die einen sagen, das ist einfach nur auf die Mehrheit, auf die Menge andeutend. Die anderen sagen, das sind die 99 Namen, die Allah subhanahu wa ta'ala der Menschen offenbart hat. Aber wie gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala's Namen sind nicht begrenzt. Und hier geht es auch nicht darum, dass man die 99 Namen auswendig lernt und dann hat man das sozusagen drin, sondern jemand, der nicht betet, jemand, der nicht fastet, jemand vielleicht sogar nicht mehr Muslim ist, der lernt die 99 Namen Allahs auswendig und kommt zu Paradies. Nein, so funktioniert unsere Religion nicht. Unsere Religion ist immer mit Worten und Taten und Absichten, die wir in unserem Herzen haben. Diese Kombination macht dann eine Tat aus. Naam, Barakallahu fikum, das war bezüglich den schönsten Namen Allahs vom Koran und Sunnah. Bis zur nächsten Frage.